ist 9 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Danny Hoppe. Guten Morgen. Kurzarbeitergeld wird verlängert. Landtag debattiert über Corona-Krisenmanagement. Und das Wetter stürmisch und vereinzelt Regen. Die schwarz-rote Koalition hat sich auf weitere Maßnahmen in der Corona-Krise geeinigt. Staatliche Hilfen für kleine und mittlere Firmen soll es länger als geplant geben. Und auch das Kurzarbeitergeld wird verlängert, um Jobs zu sichern. Benedikt Meise berichtet aus Berlin. Wir wollen Existenzen sichern, darauf kommt es an, sagte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken am Morgen im RTL-Interview. Doch die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes ist dann nur ein Baustein von vielen, der gestern beschlossen wurde. Auch bei den Themen Pflege, Bildung, Digitalisierung, Überbrückungshilfen, Kinderbetreuung und bei der Grundsicherung, gerade bei Kunstschaffenden, wurden die entsprechenden Stellschrauben angezogen. Bedeutet, Olaf Scholz darf beim Haushalt weiterhin klotzen, um die Krise zu bekämpfen. Die Corona-Zahlen in Deutschland sind im Vergleich zum Vortag wieder raufgegangen. Das Robert-Koch-Institut meldet 1.576 neue Fälle innerhalb eines Tages. Am Vormittag beschäftigt sich der NRW-Landtag in einer Aktuellen Stunde mit der Corona-Entwicklung. SPD und Grüne wollen vor allem die Teststrategie in NRW hinterfragen. Sie sehen hier ein Chaos. Es gäbe keine einheitliche Linie, stattdessen würde alles auf die Kommunen abgewälzt, heißt es. Die Verbreitung des Coronavirus von Ischgl aus könnte bald ein Nachspiel haben. Ende September sollen erste Klagen von Opfern beim Landgericht Wien eingehen. Das haben österreichische Verbraucherschützer angekündigt. Mehr als 6.000 Tirol-Urlauber hätten sich als Geschädigte gemeldet, darunter auch viele Deutsche. Thomas Bleskin hat mehr dazu. Die Klage organisiert der österreichische Verbraucherschützer Peter Kolber. Nach seinen Angaben geht es um Fälle, bei denen entweder jemand durch die Erkrankung gestorben ist oder wenn jemand nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation mit Corona-Folgeschäden zu kämpfen hat. In einzelnen Fällen gehe es um 100.000 Euro, sagte Kolber der dpa. Nach seiner Darstellung haben die Verantwortlichen in Ischgl zu spät und nicht umfassend genug auf den Ausbruch der Corona-Krise reagiert. Von dem Skiort aus sei das Virus in 45 Staaten getragen worden. Beim Parteitag der Republikaner hat heute Melania Trump das Wort. Die First Lady warb dafür, ihren Mann wieder zu wählen. Auf Attacken gegen den demokratischen Herausforderer Biden verzichtete sie. In Reden und Videos der Republikaner wird Trump als entschlossener Krisenmanager in der Corona-Pandemie gefeiert, trotz mehr als 178.000 Toten. Von den Demokraten heißt es deshalb, die Republikaner inszenierten auf ihrem Parteitag eine alternative Realität. Der Christchurch-Attentäter will sich vor der Urteilsverkündung jetzt doch nicht mehr selbst äußern. Das ist aus Gerichtskreisen durchgesickert. Der 29-jährige Rechtsextremist hatte sich schuldig bekannt, 2 Moscheen überfallen und 51 Gläubige getötet zu haben. Das Urteil könnte morgen oder am Montag fallen. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Das Düsseldorf-Wetter bringt uns heute einen Sommersturm. Tiefkirsten hat Sturmböen dabei, heißt der Wind pfeift mit mehr als 80 km/h, nimmt also noch ein bisschen zu. Gleich ab 10 wieder und dann bis zum Nachmittag, dann beruhigt es sich. Zum Sturm gibt's Wolken und erst später etwas Sonne bei 20 Grad. Morgen Sonne und Regen bei 23 Grad. 19 sind es im Moment hier bei uns in der Innenstadt. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Guten Morgen, Autofahrer. Verzeihung, da sind die Strecken aus Wersten, Oberbilk, Lierenfeld, rein in die Stadt, weiter ziemlich dicht. Werstner und Witzelstraße, Siegburger, Oberbilker Allee, Erkrather Straße, auch die Fichtenstraße plant da 10 bis 15 Minuten mehr jeweils ein. Münchner Straße vor dem Südring sowieso. A1 Dortmund-Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen, 4 Kilometer Stau, da dauert es eine Viertelstunde länger. Und auf der 46 Heinsberg-Düsseldorf zwischen Dreieck Mönchengladbach-Wanlow und Jüchen, 3 Kilometer Stau, laut ADAC, hier 10 Minuten mehr. Der Antenne Düsseldorf Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Schickt uns Staus oder Blitzer als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0175 570 35 40. Antenne Düsseldorf am Morgen. Ganz genau 8:45 am Mittwoch. Guten Morgen, Arne Klü hier. Und Dennis Lieske, gleich talken wir weiter mit Stefan Engstfeld, dem OB-Kandidaten der Grünen, der bei unserem Spielchen Zettel ziehen und 30 Sekunden zu dem Begriff was sagen, auch Robert Habeck erwischt hat. Toller Parteivorsitzender, ich habe ihn gewählt, ich kenne Robert. Wir haben hier schon in Düsseldorf viele Sachen zusammen gemacht, steht ihm politisch nahe. Er wird auch im Wahlkampf hier in Düsseldorf zu sehen sein natürlich, er wird kommen. Ich bin sehr froh, dass wir Robert Habeck und Annalena Baerbock bei uns in der Partei an die Spitze gewählt haben und diesen ganzen Flügelkram mal bei uns ad acta gelegt haben. Das war ein großer, großer und guter Schritt bei den Grünen. Ja, nur Finanzaufsicht erklären kann der Habeck nicht so gut, aber man kann ja nicht alles können. Erzählen Sie doch mal. Die Finanzaufsicht für Aber ich weiß, worauf sie anspielen. Living in the fast lane, time is precious. I'm counting down the seconds. I can feel you on my skin. I go in this direction. I'm sorry that yours is different. And it's tearing me up within. I can't keep moving back and forth. I go my way, you go yours. Lost in the middle of it all. Will things be the same when I come back? Don't forget you told me that. You'll always pick up when I go. I take a left to go. It's everywhere. Take a left to go. Mittwoch, Antenne Düsseldorf im Radio mit Dennis Lieske. Und Arne Klü, vor einigen Wochen, da hatten wir zwei, der Dennis und ich, vier ausführliche, persönliche und deshalb auch sehr interessante Gespräche mit den OB-KandidatInnen von SPD, CDU, FDP und den Grünen. Diese Woche ist Erstausstrahlung für euch, damit ihr die Menschen, die die Stadt führen wollen, besser kennenlernen könnt. Heute ist Stefan Engstfeld von den Grünen dran und zum Kennenlernen gehören natürlich auch außergewöhnliche politische Forderungen dazu. Unter anderem bin ich gestolpert über den Vorschlag 5 Jahre kostenloser ÖPNV, wenn man sein Auto abmeldet. Nur frage ich mich, wer soll daran glauben, dass sowas klappt, wenn das x verschiedene Gremien passieren muss und es ja noch nicht mal funktioniert, einen unkomplizierten Düsseldorf-Köln-Tarif hinzubekommen, den jeder auf Anhieb versteht. Den brauchen wir dringend. Den würde ich sofort machen. Ich würde sofort einen Pendlerinnen-Gipfel einberufen und solche Sachen einführen. Feste Wegebeziehungen wie Düsseldorf-Köln braucht man einfach einen Tarif. Also das mit diesem Tarifgrenzen ist da Quatsch. Das kann man auch relativ problemlos machen. Hätte man auch schon längst machen können übrigens. Wenn man so an Ideen rangeht, wie Sie das gerade beschrieben haben, kann man jede Idee kaputt reden. Das ist klar. Jede Idee und jede Umsetzung hat immer Fallstricke. Mir geht es um eine Richtung und eine Vision zu sagen. Meine Vision ist ja, ich will eine autofreie Innenstadt, was ja auch eine autofreie Königsallee beinhaltet, wo ich glaube, dass wenn wir einen richtigen Boulevard haben, dass eher eine Aufwertung ist, keine Verschlechterung, sondern eine Verbesserung. Ich habe gesagt, mehr Platz fürs Rad. Wir brauchen als Achse, wenn man eine autofreie Innenstadt hat und auch autofreie Stadtteilzentren, wie die Loretto-Straße könnte auch autofrei zum Beispiel sein, glaube ich auch, wertet sie auf. Dann brauchen wir einen starken öffentlichen Nahverkehr. Wir brauchen mehr Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger. Und vor allen Dingen brauchen wir aber Menschen, die bereit sind, ja umzusteigen. Weil ich will ja nicht den Menschen das Autofahren verbieten, sondern ich will ihnen Möglichkeiten geben, dass sie auf ihr Auto verzichten können. Das ist ja die Logik. Und das kann ich nur, wenn ich Anreize schaffe. Das sehen die anderen Kandidaten übrigens mehr oder weniger genauso. Aber ja, der Vorschlag 5 Jahre kostenloser ÖPNV für Düsseldorfer, den hatte Stefan Engstfeld exklusiv. Der OB-Kandidat der Grünen, übrigens ein sehr reiselustiger Mensch, allerdings wird er gerade gebremst. Und zwar nicht nur von Corona und Wahlkampf. Den Grund gibt's gleich hier bei Antenne Düsseldorf. Es ist 8:50, hier sind Herbst-Vibes von Billy Idol. Do anything. I never guessed it would walk a mile from here. Oh, oh, oh, oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain and filled it in. Would I do anything for my sweet 16? Oh, I'd do anything for a little runaway child. Well, memory will burn you. Memories grow older as people can. They just get colder. Last sweet 16. Oh, I see it's clear, baby, that you are all through. I'm Gleich 18 nach 9 am Mittwoch. Schönen guten Morgen, Antenne Düsseldorf hier. Wir bringen euch auch heute wieder einen aussichtsreichen Kandidaten für die OB-Wahl näher, nämlich Stefan Engstfeld von den Grünen. Der ist ja im Wahlkampf unterwegs mit Lastenrad, habt ihr vielleicht schon gesehen. Hat auch viele Pflanzen manchmal dabei, die drumherum aufgebaut werden, inklusive Rasensprenger, wenn es warm ist. Optisch schick, hat die Stadt im Wahlkampf stellenweise und temporär schon grüner gemacht. Jetzt hören wir weiter rein ins Gespräch, das wir zwei mit ihm in der Frieda in Unterbilk geführt haben. Verlassen wir die Stadt nochmal gerade. Man sieht bei Ihnen auf Social Media Kanälen, Sie und Ihre Frau sind in der Welt so ziemlich viel unterwegs gewesen. Haben wir Fotos gesehen. Ist schon die nächste Reise geplant? Also wir hatten letztes Jahr eine echt tolle Interrail-Tour. Wir sind mit dem Zug durch Europa gefahren. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir sind beide begeisterte Taucher. Also Wassersport ist ein Hobby. Und hatten dann die Möglichkeit in Europa, so haben wir unsere Interrail-Tour geplant. Wir waren in Kroatien unten tauchen. Wir waren in Sizilien tauchen. Wir waren in der Nähe von Barcelona tauchen. Wir waren in der Nähe von Lissabon, Portugal tauchen. Ein bisschen die Strecke so gemacht. Übrigens toll, mit dem Zug durch Europa, das geht wunderbar. Und wenn man französische und spanische Eisenbahnen benutzt, diese Hochgeschwindigkeitszüge, kriegt man Pipi in den Augen, wenn man hier wieder in den ICE steigt übrigens. Also die können das richtig gut, es geht alles. Große Entfernung zu überwinden, heute überhaupt kein Problem. Nächste Reise nicht geplant, weil erstens wegen Corona-Zeiten, zweitens ist jetzt halt hier in Düsseldorf, bin ich woanders, werde ich gerade gebraucht. Und drittens, wir haben seit jetzt 6 Wochen einen Hund, Buddy heißt der, ein 3-jähriger Labrador-Mix aus dem Tierschutz. Haben wir aus einer Tötungsstation über eine Tierschutzorganisation in Langenfeld hier hingeholt, haben das Tier quasi gerettet und damit Platz gemacht, unten wieder in Rumänien, wo er herkommt, für ein anderes Tier, was dadurch gerettet werden kann. Und der hat 2 Jahre auf der Straße gelebt, locker. Und der kam an und ich meine, das ist alles neu, der Hund weiß nichts, wir mussten erstmal Stuben reinmachen und die Gerüche sind neu, das Futter ist neu, die Menschen sind neu, die Wohnung ist neu und das ist gerade, sind wir mit ihm im Erziehungsbootcamp, würde ich mal sagen, und deswegen hat die Priorität jetzt erstmal auch den Hund, der braucht halt Zeit. Und das ist halt gerade unser Projekt. Ja. Neben dem anderen Projekt, erster grüner OB für Düsseldorf, ja. Stefan Engstfeld. Ein letzter Ausschnitt aus dem Gespräch mit ihm gleich in 3 Minuten und die ganze halbe Stunde als Video auf antennedüsseldorf.de. Es geht gerade erst los, ich will so viel noch sehen, will gegen die Wand fahren und wieder aufstehen. Will der größte Optimist sein, will es tagelang nur regnen. Will Stunden verschwinden und nicht so viel planen. Wenn wir uns mal begegnen, wenn ich so an all das denk, will ich, dass es jetzt beginnt. Auf das, was danach kommt, auf jedes Stolpern, jedes Scheitern, es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Auf das, was danach kommt, auf das, was danach. Dass es jetzt beginnt. Auf das, was danach kommt. Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. Es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns. Auf das, was danach kommt. Auf das, was danach kommt. Auf dass es jetzt beginnt. Wenn ich so an morgen denk, kann ich's kaum erwarten, dass es jetzt beginnt. Auf das, was da noch kommt. auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. Es bringt uns alles ein Stück weiter zu uns, auf das, was da noch kommt. Auf das, was da noch kommt. Auf Euphorie. Mitte der Arbeitswoche ist erreicht. Antenne Düsseldorf am Mittwoch. Am 13. September ist Kommunalwahl. Viele Fragen klären wir da mit unseren Stimmen. Zum Beispiel, wird die AfD eine größere Rolle spielen? Oder welche Koalition folgt im Stadtrat auf die Ampelkooperation? Ja, ist eine Frage, die wahrscheinlich erst Ende September dann konkreter wird, ja, wenn auch der oder die OB feststeht. Da wird es ja wahrscheinlich eine Stichwahl Ende September geben. Stefan Engstfeld will in diese Stichwahl unbedingt rein und einen Überraschungssieg landen. Er wäre der erste grüne OB Düsseldorfs und glaubt nicht, dass das Amt ihn als Mensch verändern würde. Nein, also ich kenne die Gefahr des Amtes. Ich weiß, dass so ein Amt einen verändert. Das Landtagsmandat verändert einen ja auch. Und ich weiß, dass das die größte Gefahr ist, dass man nachher nur noch mit Ja-Sagern oder mit irgendwelchen Leuten umgeben ist, die letztendlich von einem profitieren, die einem, sag ich mal, Freundschaft und Unterstützung, ja, ja, aber nicht wirklich. Und die größte Gefahr ist, dass man da wirklich abhebt und diesen Kontakt verliert und nicht mehr ernst nimmt Kritik, die da kommt und sagt, hör mal, Stefan, das geht echt gar nicht, was du da gemacht hast. So, und das braucht man. Also das braucht man wirklich. Also ich weiß die Gefahr, ich hoffe, also mein Anspruch ist, dass mir das nicht passiert. Das werden Sie ja dann in 5 Jahren überprüfen können. Stefan Engstfeld, grüner OB-Kandidat für Düsseldorf. Da wünschen wir dann jetzt eine unfallfreie, heiße Wahlkampfphase. Vielen Dank fürs kurzweilige Gespräch. Ja, danke gleichfalls. Antenne Düsseldorf am Morgen mit Arne Klü und Dennis Lieske für unsere Stadt. Das ist Kai. Kai rettet täglich Leben, selbst wenn jemand 9 davon hat. Kai, du bist ein toller Tierarzt. Du musst nicht auch noch Gebrauchtwagen-Experte sein. Die Jahreswagen von Volkswagen. Mit Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr, 0% Finanzierung sowie attraktiven Wartungs- und Inspektionspaketen. Jetzt im Volkswagen-Zentrum Düsseldorf. Volkswagen. So, die leere Beefy-Snackbox gehört Ihnen auch? Ja. Die Beefy Snackbox. Original Beefy und leckerer Gouda. Für unterwegs, zwischendurch oder gleich im Supermarkt. Beefy Snackbox. Jetzt exklusiv bei Rewe im Kühlregal. Wusstest du, dass du bei IKEA einkaufen kannst? Jemand trägt alle Sachen für dich, bringt sie zur Kasse und packt sie zusammen. Ja, nur bezahlen musst du selber. Mit unserem günstigen Click-and-Collect-Service. Bequem online auf IKEA.de bestellen und dann in deinem Einrichtungshaus abholen. Qualität erleben, Fahrspaß genießen. Honda Center Düsseldorf. Zugeben, Fahrspaß genießen. Honda Center Düsseldorf. Zukunftsweisende und innovative Mobilität. Egal ob selbstladender Hybrid im CRV, Jazz oder Crosstar. Oder voll elektrisch im Honda e. Jetzt umsteigen und noch 3% Mehrwertsteuer sparen. Im Honda Center Düsseldorf. Automeile Hörweg. Motorräder und Automobile für Düsseldorf und ganz NRW. Action steht für super günstig. Stimmt. Und wie ist es mit Markenartikeln? Aber sicher. Ajax Allzweckreiniger. 1 Liter. 1,21 Euro. Wirklich? Oder Ariel Buntwaschmittel. 3 in 1. 40 Waschladungen. Nur 9,49 Euro. So günstig? Und Coca-Cola. 1,5 Liter. 92 Cent. Wow. Jede Menge Markenartikel. Super günstig. Jeden Tag. Action. Kleine Preise. Große Freude. Wenn das Leben wieder alles ist, nur nicht einfach. Es läuft, aber nicht von selbst. Herausforderungen? Steckst du locker in die Tasche. Mit Ortomol Vital aus Ihrer Apotheke. Mit B-Vitaminen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung. Ortomol, bereit fürs Leben. Der beste Mix für unsere Stadt. Antenne Düsseldorf am Morgen mit Dennis Lieske und Arne Klü. We all got secrets, we try to hide them. Leave them in the cellar, gathering dust. We

Um diese Vision umzusetzen, würde sich Engstfeld als OB für eine städtische Tochtergesellschaft stark machen, die sich nur um das Bauen von Fahrradwegen kümmert. Eine weitere Idee aus seinem Wahlprogramm heißt: 5 Jahre kostenloser ÖPNV für alle Düsseldorfer, die ihr Auto abmelden. Das ganze Gespräch mit dem grünen OB-Kandidaten gibt es online auf antennedüsseldorf.de. Mit dem kühleren Wetter geht in unserer Stadt die Freibadsaison an diesem Wochenende zu Ende. Nur das Freibad Lörrick bleibt bis zum 13. September geöffnet. Laut Bädergesellschaft haben die Düsseldorfer Freibäder in diesem Jahr rund 10% weniger Besucher gehabt. Die Bäder mussten sich an Corona-Vorgaben halten. Zum Beispiel gab es eine Höchstbesucherzahl. Ab kommendem Montag werden dann auch alle 7 städtischen Hallenbäder wieder geöffnet sein. Bisher hatten nur 3 geöffnet. Die Plätze müssen wir nach wie vor online reservieren. Und das waren die Nachrichten mit Charlotte Großer. Das Düsseldorf-Wetter. Ja, der Sommer 2020 ist fast vorbei und heute kriegen wir den ersten Sommersturm des Jahres. Tief Kirsten bringt Sturmböen mit Tempo 80 und mehr. Im Moment hat es ein bisschen nachgelassen, habe ich so das Gefühl. Ist aber auch kühler geworden, 17 Grad aktuell. Später frischt der Wind nochmal auf und Richtung Abend gibt es dann auch etwas Sonne bei maximal 20 Grad. Morgen bis 23 Grad und einige Schauer. Auch immer wieder ein bisschen Sonne aber auch. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Immer noch viel los auf der Werstner- und Witzelstraße stadteinwärts entlang der Umweltspur. 2 Kilometer stocken, 10 Minuten mehr. Oberbilk ist auch weiterhin voll. Zwischen Siegburger Straße, Oberbilker Allee und Oberbilker Markt solltet ihr deutlich mehr Zeit einplanen. Außerdem A1 Dortmund-Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen. 4 Kilometer Stau. Viertelstunde extra, die 3 Oberhausen-Köln zwischen Mettmann und Solingen, 6 Kilometer Stau, 20 Minuten plus. A46 Heinsberg-Düsseldorf zwischen Dreieck, Mönchengladbach, Wanlow und Jüchen, 3 Kilometer Stau, 10 Minuten extra. Und die 46 Düsseldorf-Heinsberg zwischen Jüchen und Kreuzholz, 2 Kilometer, 10 Minuten. Antenne Düsseldorf am Morgen. Ich bin Arne Klü, hallo. Ich bin Dennis Lieske, schönen guten Morgen. Und Schüler und Lehrer bei uns in der Stadt sind seit 2 Wochen wieder back in business mit Maske. Ja. An den weiterführenden Schulen geht die Pflicht ja auch im Unterricht. Wir fragen gleich bei Schülern nach, wie sie mit dieser Situation klarkommen. Das machen wir in 3 Minuten. Und ich habe hier auf Twitter noch was gefunden gerade, wo es offenbar nicht so prächtig läuft mit den Masken. Da twittert Colin: In der S11 Düsseldorf-Köln tragen sogar die Kontrolleure keine Maske. Also wer keinen Bock auf Maske hat, kommt in die S11. Für mich ist das Entscheidende an dieser Geschichte: Was zur Hölle will der Colin in Köln? Ja. Schönen guten Morgen am Mittwoch. Antenne Düsseldorf, der 26. August. 14 Tage läuft die Schule jetzt wieder. Nicht so ganz rund, aber es läuft. Ja, Kollege Stefan Hase hat sich unter Schülern umgehört, wie es ihnen denn so geht mit Corona-Regeln und vor allem mit Maske. Eine Woche nach Schulöffnung, Fazit bei dir? Ja, also es ist sehr schwierig im Unterricht, weil es halt sehr warm ist. Aber dadurch, dass wir letzte Woche hitzefrei hatten, also 8. und 9. keinen Unterricht, ging das noch. Wie war das bei dir mit Maske tragen im Unterricht? Ja, also an sich fand ich es ein bisschen anstrengend, aber ja, die meisten Lehrer versuchen halt auch irgendwie, dass wir so im Unterricht dann manchmal irgendwie 10 Minuten rausgehen dürfen oder so auf dem Balkon oder so, dass wir kurz frische Luft schnappen dürfen oder so. Aber ja, schon ein bisschen Umstellung. Habt ihr denn genügend Lehrer? Weil viele sind ja Risikogruppe auch. Also ich glaube, bei uns war das jetzt bei mir zum Beispiel noch gar kein Problem mit den Lehrern. Also da war noch alles gut und alles ganz normal. Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen jetzt? Ich glaube, die Koordination vom Unterricht so mit den Abstandsregeln, da wir auch in manchen Kursen halt mehr als ja, 20 Leute oder so sind, ist es da natürlich schwieriger, weil da jeder nebeneinander sitzen muss. Was würdest du dir wünschen jetzt für die Zukunft mit Corona? Ja, dass die Kurse vielleicht noch mal ein bisschen kleiner sind. So, wenn es so unter 10 Leuten sind, dann kann man die Masken halt abnehmen, weil man halt manchmal sich einfach nicht versteht durch die Maske, weil es dann halt schwieriger ist zu reden. Also ja, vielleicht, dass die Kurse geteilt werden und dann ja ohne Maske halt im Unterricht. Mal gucken, was die Politik entscheidet. Die aktuelle Maskenverordnung läuft ja Ende der Woche aus. Das heißt, dass diese Woche noch entschieden wird. Verlängerung der ganzen Nummer oder kann die Maskenpflicht zumindest im Unterricht ausgesetzt werden, werden wir sehen. Ihr werdet es auf jeden Fall hören, hier bei uns, Antenne Düsseldorf. Early in the morning, I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Urge when I remember and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, cause I can't express how thankful I am. Drink. He drinks a vodka drink. He drinks a Viertel vor zehn genau, hier ist Antenne Düsseldorf. Und wie hat schon der Kaiser einst gesagt, ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, in vier Monaten. Genau, 26.12. Aber wenn man mal aus dem Fenster guckt, ne, dauert es nicht mehr so lange. Ich habe auch schon Lebkuchen gesehen im Supermarkt. Und die Weihnachtsmänner in Großbritannien, die bereiten sich schon vor auf Heiligabend mit einem Trainingsprogramm in der Weihnachtsmannschule in London. Ist kein Witz, gibt's wirklich. Es geht darum, wie der Weihnachtsmann in Corona-Zeiten Abstand hält und welche Masken am besten zum Outfit passen, mit Bart und so. Okay, mehr Neuigkeiten zum Virus jetzt hier bei uns. Antenne Düsseldorf. Gemeinsam gegen Corona. Das Update mit Thorsten Ortmann. Corona geht in die nächste Runde. Die Regierung auch. Und darum haben sich Markus Söder und die anderen Spitzen der Regierungskoalition am Abend auf die Verlängerung des Kurzarbeitergelds geeinigt, von 12 auf 24 Monate. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. Das ist also ab dem siebten Monat bis zu 87% für Arbeitnehmer mit Familie an Erstattung bzw. Garantie des Nettoeinkommens geben kann. Die verlängerte Bezugsdauer soll für Betriebe gelten, die bis zum Ende diesen Jahres Kurzarbeit eingeführt haben. Das Kurzarbeitergeld kann bis Ende 2021 verlängert werden. Außerdem wird das Kinderkrankengeld für Elternpaare um 5 und für Alleinerziehende um 10 weitere Tage verlängert. Die Reisewarnungen der Bundesregierung sorgen weiter für Ärger. Bayerns Gesundheitsministerin Hummel ist gegen das geplante Ende der Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Ferien, Herbstferien gibt es auch, die anstehen. Also von daher halte ich es für notwendig, auch hier weiter zu testen, vor allem für diejenigen, die aus Risikogebieten aus dem Urlaub zurückkommen. Statt des Pflichttests ist eine 14-tägige Zwangsquarantäne geplant, die erst nach 5 Tagen durch einen Test beendet werden kann. Die Labore unterstützen die Pläne, weil sie mittlerweile bis zu 80% ausgelastet sind. Trotz großer Ankündigung haben Kontrolleure bei der landesweiten Maskenkontrollaktion im ÖPNV am Montag insgesamt 1707 Verstöße festgestellt. Seit dem 12. August drohen Maskenverweigerern hier ohne Vorwarnung 150 Euro Bußgeld. Die Corona-Infektion des Sprintstars Usain Bolt hat jetzt auch Auswirkungen auf die Fußball-Bundesliga. Denn Leon Bailey von Bayer Leverkusen musste jetzt in Quarantäne. Er war zu Gast auf Bolts Geburtstagsparty auf Jamaika. Der 8-malige Olympiasieger hatte sich auf der eigenen Party ohne Masken und Abstand angesteckt. Hast mich lang nicht mehr so angesehen. Hab viel zu oft versucht, uns zu verstehen. Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer. Oh, ich weiß ganz genau, was du grad denkst. Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschenkt. Fühlt sich so richtig an, doch ist so falsch. Und immer wenn es Zeit wäre zu gehen, vergess ich, was mal war und bleibe stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Herz über Kopf. Tanzt genau wie früher. Die Augen treffen sich, der Raum ist schon halb leer. Haben uns so oft gesagt, es geht nicht mehr. Das war am Anfang schwer, doch jetzt viel mehr. Musik ist aus und du kommst immer näher. Lass ich dich immer noch nicht gehen. Lass ich dich immer noch nicht gehen. Auch wenn es längst Zeit wäre zu gehen. Herz über Kopf und immer wenn es 10 vor 10 ist es. Antenne Düsseldorf an diesem stürmischen Mittwoch.